Ja, da bin ich mal wieder. Diesmal geht es darum, dass ihr einfach auch Musik hören könnt, ohne euch so anzuziehen, wie die Musik es vorschreibt. Oder wie es andere Leute vorschreiben. Naja, hört mir einfach mal zu, ne? Check den Scheiß aus. Ja. Falls ihr's nicht wisst, ich bin Hip-Hip-Hopper. Und halt nicht, weil ich gechillt bin, den Stift locker, sondern weil ich musikalisch einfach Zeug bring, was aus der nächsten Generation ist und nicht nach heute klingt. Kommt dauernd in Berührung mit Leuten der Szene. Und was mich stört, das werde ich euch heute erzählen. Einer sagt was dem anderen und der anderen weiter. Womit Klischees entstehen, ist leider nicht vermeidbar. Wobei es eine Zeit gab, da war das wirklich fürchterlich. Machst du Rap, Cappy auf und du befürchtest nichts. Wobei, heute musst du nur einen Idioten fragen. Ich lieb Hip-Hop, was tun? Einfach Baggy Hosen tragen. Baggies, dicke Pullis gehören zum Equipment. Hast du das, schreibst du so lange, bis dein Stift brennt. Das finde ich lächerlich, nur weil man Rapper ist. Heißt es nicht unbedingt, dass man dann der Bessere ist. Naja, niemand verbessert sich, was mich traurig macht. Ich bin hilfsbereit und geb immer auf mich acht. Helf denen, die Hilfe brauchen, weil es selbstverständlich ist. Für mich zumindest, mir egal, wenn's für dich noch nächstes. Ja. Musik ist wie ein seidener Faden, besonders verbindet und einfach zu ertragen. Du kannst Hip-Hop lieben, ohne dich so anzuziehen. Hauptsache du fühlst den Scheiß, fang es an zu lieben. Musik ist wie ein seidener Faden, besonders verbindet und einfach zu ertragen. Du kannst Hip-Hop lieben, ohne dich so anzuziehen. Hauptsache du fühlst den Scheiß, fang es an zu lieben. An alle Leute, die Hip-Hop abgeneigt sind und denen Melodie fehlt, was ja mit der Zeit stimmt. Ich muss es sagen, Vielfalt bringt Erfrischung. Hört, was sie wollt, es gibt hier war keine Richtung. Warum sollte man sich da und Szenen anpassen, die jeden anmachen mit nem eigenen Sandkasten, nem eigenen Stil und eigenen Musikgeschmack? Hätte ich keine Einflüsse, hätte ich nie die Musik gemacht. Ich hab von Leuten, die Musik wirklich lieben, mehr als von Faker mit dummem Outfit und diesem Flair. Bleib wie du bist, am besten Individuum. Oder du passt dich an, dann musst du nie so tun, als wärst du besonders, wobei das von alleine kommt. Geh deinen Weg, egal was für ne Scheiße kommt. Zeig den Song hier am besten allen Leuten, die in der Mitte stehen und doch nicht bleiben wollten, weil das endlich mal Musik ohne Standpunkt ist, bei der es nie ein Ende ohne Ankunft gibt, bei der du weißt, dass du dich nicht festlegst und komplett ohne Cap in Harmonie mit Rap lebst. Musik ist wie ein seidener Faden, besonders verbindet und einfach zu ertragen. Du kannst Hip-Hop lieben, ohne dich so anzuziehen. Hauptsache du fühlst den Scheiß, fang es an zu lieben. Musik ist wie ein seidener Faden, besonders verbindet und einfach zu ertragen. Du kannst Hip-Hop lieben, ohne dich so anzuziehen. Sondern du fühlst den Scheiß, fang es an zu lieben. Musik ist wie ein seidener Faden, besonders verbindet und einfach zu ertragen. Du kannst Hip-Hop lieben, ohne dich so anzuziehen. Hauptsache du fühlst den Scheiß, fang es an zu lieben. Musik ist wie ein seidener Faden, besonders verbindet und einfach zu ertragen. Du kannst Hip-Hop lieben, ohne dich so anzuziehen. Hauptsache du fühlst den Scheiß, fang es an zu lieben.